B. Das geheime Brauchtum der Freimaurerei. Vorbemerkung: Das ganze Brauchtum der Freimaurerei, das nach allen in den einzelnen Graden vorgeschriebenen Versprechungen und Gelübden mit äußerster Sorgfalt geheim gehalten werden soll, ist durch und durch jüdisch. Zur Förderung der Humanität baut der Freimaurer den Tempel Salomos nach den Idealen der jüdischen Schrift Kabbala, Weisheit, Stärke und Schönheit, wieder auf. Die Wiederherstellung des Tempels Salomos bedeutet die Errichtung der jüdischen Weltherrschaft. Bei der Anwendung des großen Notzeichens ruft der Freimaurer seine Brüder Freimaurer zu Hilfe mit den Worten: Zu mir, ihr Kinder aus dem Stamme Naphtali, oder zu mir, ihr Söhne der Witwe aus dem Stamme Naphtali. Naphtali ist ein jüdischer Stamm, die Freimaurer betrachten sich also selbst als Juden. Wenn bei der Meistererhebung dargestellt wird, wie die Meister um den erschlagenen Adoniram herumstehen, stellen die Freimaurer Juden dar. Auch Adoniram ist Jude, vergleiche 1. Buch der Könige. In dem Werke Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse hat General Ludendorff den wahren Sinn dieses jüdischen Brauchtums enthüllt. Der Deutsche oder der einem anderen Volke angehörende Mann wird durch das Brauchtum symbolisch zum Juden abgestempelt. Er stellt in diesem Brauchtum einen Juden dar. In dem Brauchtum des 3. Grades der Großloge zur Freundschaft lesen wir über den Juden Adoniram, der auch Hiram genannt wurde, ihn, der kurz vor Vollendung des Baues des 1. Tempels erschlagen sein soll, wie Sie sogleich hören werden, stellen Sie, geliebter Bruder, in diesem Augenblicke vor. Das Brauchtum entspricht in allen Einzelheiten dem Brauchtum der jüdischen Beschneidung. Es führt zu weit, dies im Einzelnen hier auszuführen. Die Zeugen sagten unter anderem Folgendes aus. Zeuge Müllendorff: Zu der Veröffentlichung des Werkes Vernichtung und so weiter von Ludendorff bemerke ich, die Zeichen, Griffe, Worte auf Seite 55 und 56 der 130. bis 140. tausendsten Auflage sind richtig wiedergegeben. Man kann nicht sagen, dass das Ritual der großen Landesloge germanisches Erzeugnis ist. Ich gebe auch zu, dass manche Symbole des Rituals aus der Kabbala entnommen sind. Ebenso ist vieles aus dem Alten Testament entnommen. Das Geistesgut der Kapitelgrade ist christlich. Das mir vorgelegte Bild des Halsordens der Andreasmeister ist richtig. Auf der Rückseite des Ordens stehen hebräische Buchstaben in dem Dreieck. Soweit ich Einblick in die Schrift Ludendorffs, Vernichtung der Freimaurerei und so weiter genommen habe, soweit mir der Privatkläger, der Rechtsanwalt Schneider, in dem heutigen Termine den Inhalt der Schrift Ludendorffs vorgehalten hat, die Aufnahme in die Loge, Dunkelkammer, Beantwortung von 3 Fragen, ausgetretener Schuh, Taschentuch um das Knie, Verbindung der Augen, Ablegung des Metalls, sinnbildliche Reisen, Weisheit, Stärke, Schönheit, Zirkel auf der nackten Brust, Sitz des Meisters im Osten, symbolische Blutmischung, 3 Schläge des Meisters auf den Zirkel, der auf der Brust ruht, rasches Abreißen des Schurzes bei der Meistererhebung, großes Notzeichen, inzwischen bei der großen Landesloge abgeschafft, Mitteilung des neuen Meisterwortes bei der Erweckung des Adoniram, Verwendung der Akazie als Symbol, Verwendung des Kubus, muss ich zugeben, dass Ludendorff den Inhalt unseres Rituals richtig wiedergegeben hat. Die Deutung, die Ludendorff unserem Ritual gibt, lehne ich ab. Zeuge Habicht: Das Ritual der großen Nationalmutterloge ist durch Ludendorff nicht enthüllt, wie das Ritual der großen Landesloge. Er fährt dann, nachdem er die oben angeführten Angaben über den Eid gemacht hat, folgendermaßen fort. Ob das von Ludendorff offenbarte Ritual richtig wiedergegeben ist, vermag ich nicht zu sagen, weil es das Ritual der großen Landesloge betrifft. Dem Zeugen Habicht mussten eindringliche Vorhaltungen gemacht werden, dass seine eidlichen Angaben, Ludendorffs Veröffentlichungen bezogen sich nur auf das Ritual der großen Landesloge, offensichtlich unwahr waren. Als Großmeister war Pastor Habicht über den völkischen Kampf gegen die Freimaurerei und über die Veröffentlichungen Ludendorff selbstverständlich genau unterrichtet. Am 17. März 1932 musste Habicht infolge dieses Vorhaltes seine früheren Angaben berichtigen. Er gab an: Ich muss zugeben, dass sich Ludendorffs Veröffentlichungen nicht nur auf das Ritual der Großen Landesloge, sondern auch auf das Ritual meiner Großloge beziehen. Ich muss ferner zugeben, dass in dem Ritual unserer Großloge jüdische Bestandteile enthalten sind. Ob auch Symbole aus der Kabbala entnommen sind, weiß ich nicht. Ich habe mich mit der Kabbala noch nicht beschäftigt. Allerdings hat meine Großloge in ihrer Aufklärungsschrift gegen Ludendorff auf Seite 11 Ludendorffs Behauptung, zwischen dem Ritual und der Kabbala bestünden Verbindungen, als Wahn- und Zwangsvorstellungen bezeichnet. Es ist richtig, dass auch in unserem Ritual Folgendes vorkommt: Weisheit, Stärke und Schönheit, musivisches Pflaster, ausgetretener Schuh, rechtwinkliges Gehen in der Loge, Tempel Salomos, Zirkel auf der nackten Brust, Akazie als Symbol, Hirams Erzählung, Lehrlingswort buchstabiert, J-A-K-I-N, Losung, Kubal Kain, Meisterwort, Makbenet, Gesellenwort, Schibolet, im vierten Grad Jehova das heilige Wort, Erweckung des zu Befördernden, an dem dargestellten wird, wie Hiram erweckt wird, gebeugtes Knie des zu Erweckenden, Kubus mit Löwe und bis vor einem Jahr die Bundeslade. Nach diesen Angaben wird wohl niemand mehr daran zweifeln, dass das Geheimnis der Freimaurerei auch bei den altpreußischen Großlogen der Jude ist, wie sich General Ludendorff bei Beginn des Werkes Vernichtung der Freimaurerei ausdrückt. Darauf, dass die altpreußischen Logen angeblich keine ungetauften Juden aufnahmen, kommt es wirklich nicht an. Im Übrigen bleibt auch der getaufte Jude ein Jude, selbst wenn er Mitglied des deutsch-christlichen Ordens ist. Wir sehen den Kubus, das Zeichen der jüdischen Weltherrschaft, und sogar die Bundeslade, die erst seit dem Jahre 1931 nicht mehr verwendet wird. Die Bundeslade stand in Jerusalem im Allerheiligsten des Tempels Salomos, nur der hohe Priester durfte das Allerheiligste betreten. Der Freimaurer kann also wirklich nicht bestreiten, dass er einen Juden darstellt. Wir sehen ferner die Akazie, die sich der Freimaurer, der Andreas, gerade aneignen darf. Auch sie ist ein jüdisches Symbol. Jehova gab dem Adam, als er ihn aus dem Paradies vertrieb, einen Akazienzweig mit. Wir sehen den Löwen, ebenfalls ein Zeichen Judas, 4. Moses 23, Vers 24. Müllendorff bestätigt, dass Ludendorff den Inhalt des Rituals richtig wiedergegeben hat. Die Deutung lehnt er ab. Das kann Bruder Müllendorff als Großmeister allerdings nicht zugeben, dass das Ritual genau dem Rituale der jüdischen Beschneidung entspricht.